von der Armut des Reichsten. Zehn Jahre dahin, kein Tropfen erreicht mich, kein feuchter Wind, kein Tau der Liebe, ein regenloses Land. Nun bitte ich meine Weisheit, nicht geizig zu werden in dieser Dürre. Stürme selber Ibe, Träufele selber Tau, sei selber Regen der vergilbten Wildnis. Einst hieß ich die Wolken fortgehen von meinen Bergen, einst sprach ich, Mehllicht ihr Dunklen. Heute lock ich sie, dass sie kommen, macht dunkel um mich mit euren Eutern. Ich will euch melken, ihr Kieder her. Milchwarme Weisheit, süßen Tau der Liebe, stürme ich über das Land. Fort, fort, ihr Wahrheiten, die ihr düster blickt, nicht will ich auf meinen Bergen herbe, ungeduldige Wahrheit sehen. Vom Lächeln vergildet, nahm mir heute die Wahrheit, von der Sonne gesüßt, von der Liebe gebräunt, eine reife Wahrheit breche ich allein vom Baum. Heut strecke ich die Hand aus nach den Locken des Zufalls, klug genug den Zufall, einem Kinde gleich zu führen, zu überlisten. Heut will ich gastfreundlich sein gegen Unwillkommenes, gegen das Schicksal selbst will ich nicht stachlich sein. Zarathustra ist kein Igel. Meine Seele, unersättlich mit ihrer Zunge, an alle guten und schlimmen Dinge hat sie schon geleckt, in jede Tiefe taucht sie hinab, aber immer gleich dem Korke, immer schwimmt sie wieder oben auf, sie kaukelt wie Öl über braune Meer. Dieser Seele aber heißt man mich den Glücklichen. Wer sind mir Vater und Mutter? Ist nicht mir Vater Prinz Überfluss und Mutter das stille Lachen? Erzeugt nicht diese beiden Ehebund? Mich rätselt ihr, mich Licht und Hold, mich verschwende aller Weisheit, Zarathustra? Krank heut vor Zärtlichkeit, ein Tauwind sitzt Zarathustra wartend, wartend auf seinen Bergen. Im eigenen Safte süß geworden und gekocht, unterhalb seines Gipfels, unterhalb seines Eises, müde und selig, ein Schaffender an seinem siebenten Tag. Still, eine Wahrheit wandelt über mir, eine Wolke gleich mit unsichtbaren Blitzen trifft sie mich. Auf breiten, langsamen Treppen steigt ihr Glück zu mir. Komm, komm, geliebte Wahrheit. Still, meine Wahrheit ist's. Aus irgendeinen Augen, aus samtenen Schaudern, trifft mich ihr Blick, lieblich, bös, ein Mädchenblick. Sie erriet meines Glückes Grund, sie erriet mich, ha, was sind sie aus? Purpurne lauert ein Drache im Abgrunde ihres Mädchenblicks. Still, meine Wahrheit redet. Wehe dir, Zarathustra, du siehst aus wie einer, der Gold verschluckt hat. Man wird dir nach den Bauch aufglitzen. Zu reich bist du, du Verderber viele, zu viel magst du neidisch, zu viel magst du arm, mir selber wirft dein Licht Schatten. Es fröstelt mich, geh weg, du Reiche, geh, Zarathustra, weg aus deiner Sonne. Du möchtest schenken, wegschenken deinen Überfluss, aber du selber bist der Überflüssigste. Sei klug, du Reiche, verschenke dich selber erst, Zarathustra. Sehen ja dahin und kein Tropfen erreicht dich, kein feuchter Wind, kein Tau der Liebe. Aber wer sollte dich auch lieben, die Überreiche? Dein Glück macht rings trocken, macht arm an Liebe, ein regenloses Land. Niemand dankt dir mehr, du aber dankst jedem, der von dir nimmt. Daran erkenne ich dich, du Überreiche, du Ärmste aller Reichen. Du opferst dich, dich quält dein Reichtum, du gibst dich ab, du sohnst dich nicht, du liebst dich nicht. Die große Qual zwingt dich alle Zeit, die Qual übervoller Scheuen, übervollen Herzens, aber niemand dankt dir mehr. Du musst ärmer werden, weiser und weiser, willst du geliebt sein. Man liebt nur die Leidenden, man gibt Liebe nur dem Hungernden. Verschenke dich selber erst, Zarathustra. Ich bin deine Wahrheit.